ARD. Hört die Geschichte, die sich zutrug, in einem Haus bei Neuruppin. Drei Schwestern reisten in die Ferien. Man sah die Gänseblümchen blühen, Gänseblümchen blühen. Die Schwestern hatten einen Diener, der sie bediente manches Jahr. Und doch am Ende seiner Tage ein armer Hund geblieben war, Hund geblieben war. Die Damen dick, der Diener fleißig, die Schwestern stark, der Diener matt. Im Jahre 1838, da hatten sie sich plötzlich satt, sie sich plötzlich satt. Es stiegen hoch sehr dunkle Triebe. Ach, wie verkehrt ist diese Welt. Am Abend geht es um die Liebe. Am Morgen geht es um das Geld, geht es um das Geld. Lüften, Rudolf! Nach einem Jahr muss Luft ins Haus. Die Hutschachteln können Sie hier abstellen. Die Koffer dann die Treppe hinauf auf die Zimmer. Wo ist denn Cecilie? Cecilie! Clementine trödelt im Garten herum. Den Koch mit den Lebensmitteln in die Küche rufen. Immer Lebensmittel in die Küche. Madame Schröder wird nicht im Dienst erst in 14 Tagen. Bitte, Fräulein Charlotte. Bis dahin werden wir uns behelfen müssen. Die Kommodenschlüssel bitte, Rudolf. Bitte. Und wie, Fräulein Charlotte, werden wir uns behelfen? Kann Madame Schröder nicht kochen, werden Sie kochen. Ich erlaube mir zu sagen, das ist nicht meine Aufgabe. Keine Aufgabe, Rudolf. Eine Anordnung in einer Notlage. Das ist zu viel für mich. Sie sind ein kräftiger Mann, Rudolf. Sie werden es bewältigen. Ich bin das zweite Jahr erkältet, und zwar im Sommer, was für gefährlich gilt. Nachts wache ich auf und schwitze. Tage lähmt mich Müdigkeit, 2 Meilen ins Dorf nach Naturalien, der heiße Küchenwrasen, der kalte Vorratskeller, Dunst. Über Pfannen und Töpfe gebeugt, trifft mich Zugluft. Das kann mich umwerfen. Und dann die Ansprüche der Damen, Fräulein Cecilies Leckereien, Geflügelpastet, Omelette Soufflé, Biskuitaufläuf. Gefüllte Trüffelchen. Aber bitte gedämpft. Und mit frischer Butter. Da bist du ja endlich, Cecilie. Es wird vorläufig keine Trüffel geben und keinen solchen Firlefanz. Wir werden einfach leben, Rudolf. Gemüse vor allem. Gemüse, das richtet sich gegen mich. Fleisch macht Hitze im Hirn. Wichtig dagegen ist alles, was grün ist. Grüner Salat zum Beispiel. Und Fische aus dem See. Fisch, das richtet sich gegen mich. Das unappetitlichste aller Tiere. Schon der Geruch erregt Übelkeit. Und nun Fische töten, Fische schuppen, Fische ausnehmen. Das kann mich umwerfen. Besaßen Sie nicht vor Jahren einen Goldfisch, Rudolf? Wie unvergleichlich, Frau Cecilie. Ein Goldfisch verkörpert für mich den Reiz der Fremde. Ich erlaube mir zu sagen, China oder Honolulu. Und man isst ihn nicht. Genug, die Arbeit wartet nicht, Rudolf. Das Gepäck, wie gesagt, auf die Zimmer. Wir wollen den Garten und den Pavillon inspizieren. Garten inspizieren. Clementine, warum bist du wieder vorgelaufen? Ich war bei meinen Rosen. Meine Füße versanken im Gras. Und am Waldrand war ein Reh zu sehen, am hellen Tag. Ist das nicht schön, Rudolf? Sehr schön, Fräulein Clementine. Und der Salon muss hergerichtet werden, Rudolf. Wir nehmen dort den Tee. Sehr wohl, Fräulein Charlotte. Können wir das Klavier nicht umstellen, Rudolf? Vielleicht näher zur Tür? Sehr gern, Fräulein Cecilie. Allerdings stand es da vor 8 Jahren schon einmal. Und wenn man es näher zum Fenster rückt? Doch stand es vor 11 Jahren. Vielleicht kann man das etwas später besprechen, Cecilie. Wir wollen Rudolf nicht überanstrengen. Und wenn man es hierher rückt? Dort stand es vor 16 Jahren. Ich habe das Instrument seinerzeit selbst gespielt. Der Walzer? Welcher Walzer? ja. Welcher Walzer? Einmal habe ich Fräulein Clementine einen Walzer vorgetragen. Im Anschluss an ein Gespräch über meinen Vater Otto Moosdenger, der Flötist war. Wollen Sie einen Kräuterlikör? Zur Stärkung. Ich erlaube mir zu sagen, ja. Den halten wir nur für Sie im Haus, Rudolf. Ich weiß. Ich trinke an dieser Flasche seit 4 Jahren. Auf die allgemeine Gesundheit. Wir werden einen schönen Sommer haben. Rudolf! Hat dich niemand gesehen? Sie sind in Ihrem Zimmer. Willst du dich in deinen Sessel setzen? Ich muss mit dir reden, Clementine. Woran erinnert dich das? Bist du wieder mit deinem Kram beschäftigt? Bänder, Schleifen, Schnallen, aufgepickte Schmetterlinge, Fläschchen, Dosen und Tinkturen, gepresste Blumen. Alles tote Dinge. Und ein Mensch geht zugrunde. Woran erinnert es dich? Ich weiß nicht. An den schönsten Abend deines Lebens. So hast du jedenfalls damals gesagt, Rudolf. Und was fällt dir ein, wenn du dieses Bändchen siehst? Dass ich draufgehe, Clementine. Bitte, Rudolf, erschreck mich nicht. Du kannst mich der Gefahr entreißen, Clementine. Rudolf, du machst mir Angst. Bei all unseren Küssen, Clementine. Rudolf! Bei allem, worauf der Mond schien. Rudolf! Und manchmal auch die Sonne. Was soll ich tun, Rudolf? Das Geld, Liebste. Welches Geld, Rudolf? Mein Geld. Der kleine Teil von deinem Geld. Ich weiß nicht, was du meinst. In den Stunden unseres Glücks hattest du die Großmütigkeit, mich, der nichts besaß als seine Anbetung für dich, mit einer Verfügung in deinem Testament zu bedenken, einer kleinen, aber für mich bedeutenden Sicherstellung für mein Alter, die mich ebenso im Herzen ergriff, wie sie mich seinerzeit zu dem Ausruf veranlasste, du erinnerst dich, Gott verhüte, dass du jemals vor mir stirbst. Ich sehe nun klar, dass Gott es verhüten wird. Ich huste hohl. Doch ich werde mit Arbeit überladen. Will ich deiner jemals liebevoll gedenken, muss ich weg. Aber dafür, Clementine, brauche ich einen Zehrgroschen. Und deshalb müsstest du mir die Summe oder einen größeren Teil der Summe oder wenigstens die Hälfte schon zu deinen Lebzeiten auszahlen. Und zwar sofort. Und wenn ich in deine guten Augen sehe, in denen niemals etwas Böses war, Clementine, dann zweifle ich nicht, du wirst es tun. Für Rudolf, Clementine. Wo willst du hin, Rudolf? Was hast du vor? Nach beinahe 30 Jahren angespannter Tätigkeit im Hause Heckendorf plane ich mit der geringen, mir noch verbliebenen Lebenskraft sozusagen eine Explosion. Himmel, was ist das? Eine Weltreise. Oh, Rudolf, eine Weltreise. Ja. Wie großartig. Mit der Eisenbahn ans Meer, dann auf einen Dreimaster. Ahoi. Ohne mich, Rudolf? Was sagst du? Och, du hast es vergessen. Dass wir das alles zusammen machen wollten, du und ich, vor 23 Jahren. Wir wollten in Rom die Glocken läuten hören und gemeinsam in den Vesuv sehen. Und im Hintergrund sollte das Meer sein, während, so hast du gesagt, die Abendsonne hinter einer goldgeäderten Wolke hervor einen glutroten Schein auf die Wogen wirft. Richtig, Clementine. Und ich glaube, unter dem samtenen Flügelschlag der Nacht wollten wir zu den Booten, auf denen die Fackeln der Fischer brennen. Ja, Rudolf. Und wollten über die See, dem sehnsüchtigen Klang der Mandoline nach, auf die Insel hinüber. Dort wollten wir hin. Ja, Rudolf. Und später nach Afrika. Ja, Rudolf. Ich habe nichts vergessen, Clementine. Ohne dich, wie es sich nun fügt, wird es halb so schön sein. Wirklich, Rudolf? Was sage ich? Ein Zehntel des Vergnügens. Dann ist es nicht so schlimm. Für dich? Nein, für dich. Wieso? Ich kann dir das Geld nämlich nicht geben, Rudolf. So. Du weißt doch, es ist in den Papieren der Brauerei angelegt. So. Ich habe es genauso wenig, wie ich es damals hatte. Sonst wäre ich doch mit dir fortgegangen. Und wir hätten ein neues Leben angefangen. So. Heißt das, ich gehe leer aus? Nach einem Leben universellster Tätigkeit? Winter in Charlottenburg, Sommer in Märklin, Winter in Charlottenburg, Sommer in Märklin. Allein das. Ich verschweige jedes intimere Detail. Und der Lohn ist nichts? Ich kann an das Geld nicht heran. Ich überblicke den Geschäftsgang. Heckendorf Bier steht glänzend. Ich müsste erst sterben, aber Rudolf. Du stirbst nicht. Oh, Gott sei gedankt. Ich sterbe. Wenn ich huste, tanzen mir Flecken vor den Augen. Im Traum umstehen mich Männer mit schwarzen Hüten. Charlotte führt alle Geschäfte. Du hast kein Mitleid, Clementine. Charlotte hat alles in der Hand. Verlange deinen Anteil. Sie hat mich immer als Kleinste behandelt, mein Leben lang. Alle haben mich als die Kleinste behandelt. Niemals ich, Clementine. Daran solltest du jetzt denken. Ach, Rudolf. Und wenn ich dir das Geld nicht geben kann, aber... Aber was? Ich wage es nicht zu denken, wenn ich stattdessen... Du rettest mich, Clementine. Wenn ich mitkomme. Ich habe 40 Taler gespart. Das reicht bis Hamburg, im drittklassigen Logierhaus. Aber wir wären zu zweit. Zu spät, Clementine. Ich bin ein Mann, der die Welt sucht. Doch in der Welt suche ich die Einsamkeit. Ein alter Elefant, der sich zurückzieht. Denn das tun sie, wie man hört. Gibt es nicht auch Elefantinnen? Möglich. Nimm mich mit, Rudolf. Nein. Ich bestehe darauf. Nein. Warum nicht, Rudolf? Du wirst deinen Schwestern fehlen. Nein. Der Garten wird dir fehlen. Nein. Deine Andenken werden dir fehlen. Nein. Die gepressten Blumen, deine Kinderpuppen, die Fläschchen und Döschen, die Schärpen und Bänder. Alle die schönen Dinge, an denen du so hängst. Ich könnte sie mitnehmen. Das fehlt dann. Rudolf? Nein. Rudolf? Wenn ich in fremden Städten erwache, will ich mich nicht an Charlottenburg erinnern und nicht an Märklin und nicht an Heckendorfbier. Und ich will neben mir keine Matratze knarren hören. Ich verbiete Ihnen diesen Ton, Rudolf. Ich bitte um Entschuldigung, Fräulein Clementine. Denkst du, ich wäre mitgekommen? Ich wollte nur dein Gefühl prüfen. Jetzt sehe ich, es ist keins da. Du bist innen ganz leer. Du bist einer, dem kein Mädchen glauben sollte. Ich denke doch nur, die Reise würde dich zu sehr anstrengen. Sei doch ein Elefant, der sich zurückzieht. Aber sprich bitte nie wieder über das Meer bei Neapel. Und nie wieder über mein Testament und über Geld. Nie wieder. Hörst du, Rudolf? Dann werde ich es deinen Schwestern sagen. Was willst du ihnen sagen? Alles. Ich erzähle ihnen unsere ganze sündige Geschichte. Die Geschichte zwischen der kleinen Clementine Heckendorf und dem Diener Rudolf. Nein! Doch! Dann sterbe ich, Rudolf! Nur, wenn du mir kein Geld gibst. Oh, ich habe dir vertraut, Rudolf. Ich sterbe vor Scham. Ich lasse dir ja ein bisschen Zeit, Clementine. Gesehen. Sie sind in Ihrem Zimmer. Ich hätte schon im Bett liegen können. Was dann? Du bist sehr lange nicht gekommen. Die Jahre zehren an uns, Cecilie. Findest du? Findest du mich älter? Du bist gänzlich unverändert. Nur ich bin erschöpft. Ich werde kündigen, Cecilie. Willst du eine Praline, Rudolf? Nein. Niemand macht sie so gut wie die Konditorei Böhlenhoff. Ich werde meinen Dienst quittieren. Du sagtest es eben schon. Warum, Rudolf? Weil ich am Ende bin. Weil ich gesundheitlich zermürbt, auch seelischer Tortur mich ausgesetzt fühle. Man treibt mich in niederste Domestikenposition. Der Ton ist befehlend und kränkt mich. Warum muss ich kochen und die Koffer schleppen? Warum willst du, dass ich das Klavier hin und her schiebe? Einer muss es schieben, Rudolf. Willst du eine Praline? Ich bin nicht eingetreten, um zu scherzen, Cecilie. Und ich dachte, du kommst wie früher, um mir zu sagen, dass ich schön bin. Dass ich deine schöne Herrin bin, Rudolf. Und dass meine Nähe dich immer wieder verwirrt. Und dass du mir den Mond schenken willst oder auch die Sonne. Die blutrot in einer goldgeäderten Wolke schwimmt. Glutrot. Was sagst du? Ich habe glutrot gesagt. Nein, nein, blutrot. Ich erinnere mich genau, ich habe in jedem Fall glutrot gesagt. Blutrot, Rudolf. Ich habe alles behalten. Und gerade heute fällt es mir ein. Damals, liebe Cecilie, hattest du die Güte, mir eine kleine Rente auszusetzen. Ich komme in dieser Sache. Willst du eine größere Rente? Ich bin nicht unbescheiden. Nur eine Vorverlegung der Zahlung. Aber du hast dein Auskommen. Nicht mehr, wenn ich dieses Haus verlasse. Ach, dieses Haus verlassen, das meinst du doch nicht ernst. Es ist mein unwiderruflicher Entschluss. Nicht leichten Sinnes geboren, sondern diktiert von den nachlassenden Kräften einer Natur, die, wie ich mir zu behaupten erlaube, nie zuerst an sich gedacht hat. Den zweiten Sommer zerstößt ein spitzer Husten meine Lungen. Herz, Leber, Milz und Magen werden geschüttelt, das Rippenfell unzulässig gespannt, die Kehle geraut, das Hirn gegen seine Schale geworfen. Nicht im Winter, das ging noch an, nein, im Sommer. Aber wo willst du hin, Rudolf? Um den Globus, in mildere Luft. Und dafür willst du mein Geld? Mein Geld. Dein Geld im Falle meines Todes. Einen solchen Umstand zu erwägen, erschien mir unfern. Ich fasse nur die Möglichkeit meines eigenen Ablebens ins Auge. Im Hinblick darauf ersuche ich nach reichlicher Überlegung um Vorauszahlung. Und ich dachte, du bist gekommen, um mir wieder zu sagen, dass ich schön bin. Und dass dich meine rosenblattförmigen, pfirsichhautweichen Ohrläppchen faszinieren. Sie tun es, Cäcilie. Stell dir vor, ich hätte schon im Bett gelegen. Ich stelle es mir vor. Ich bin kein ganz junges Mädchen mehr. Aber gerade heute geht mir vieles durch den Kopf. Erinnerungen. Auch im Zusammenhang mit dir. Es waren enervierende Situationen. Die waren es. Übrigens, hast du den Walzer auch für Clementine gespielt? Welchen Walzer? Unseren Walzer. Niemals. Irgendetwas Belangloses im Dreivierteltakt. Vielleicht sind mir die Finger zufällig in das Motiv gerutscht. Sie machte heute so eine Bemerkung. Niemals, Cäcilie. Hast du eigentlich damit gerechnet, dass ich dir das Geld nicht geben kann? Niemals, Cäcilie. Du weißt doch, es steckt im Bier. Ich meine, es steckt in dem kommerziellen Unternehmen, das Charlotte betreibt. Ich habe mein Leben lang kein bares Geld gesehen. Auch Herrn von Sundmann habe ich damals die unbedeutende Summe nicht leihen können, die ihn und mich vielleicht glücklich gemacht hätte. Erinnerst du dich, wie er zu Pferd saß, Rudolf? Nein, ich erinnere mich nicht. Der Rücken kerzengerade und die Nase. Charlotte hat ihn mir nicht gegönnt. Selbst Clementine mit ihrem Kindergemüt war hinter ihm her. Aber über mein Testament sollen sie in Ohnmacht fallen. Ich habe nicht nur dir etwas vermacht, Rudolf. Ich habe dem Verein zur Förderung der Zucht märkischer Kavalleriepferde 10.000 Taler verschrieben. Ich erlaube mir zu sagen Irrsinn, aber mich interessiert mein eigener kleiner Anteil. Auf den werden wir warten müssen. Aber ich kann nicht warten, ich habe keine Zeit. Ich bin kein märkisches Kavalleriepferd. Schrei nicht, Rudolf, es ist Schlafenszeit. Ich hätte schon im Bett liegen können. Ich werde nicht warten. Du weißt, dass ich eine schwache Frau bin, darum schreist du. Ich werde dich zwingen, Cäcilie. Rudolf, geh zum Schrank. Nein. Rudolf, wollen wir uns nicht erinnern? Ich nicht. Öffne die Tür. Nein. Öffne sie. Bitte. Die Mütze liegt links, Rudolf. Nimm sie. Nein. Weißt du nicht mehr, wie ich Folgsamkeit belohne, Rudolf? Ich spiele nicht mehr mit. Setz die Mütze auf, Rudolf. Geh ans Fenster. Ich bin hin, wenn ich nicht diesen Sommer abreise. Huste nicht, Rudolf. Steh gerade. Und setz dich auf. Ich verlange eine bindende Zusage, dass ich mein Geld in 4 Wochen habe. Stell dich auf die Fußbank, Rudolf. Er war größer. Schriftliche Garantie. Den ersten Satz, Rudolf. Nein, das nicht auch noch. Bitte, Rudolf. Bitte. Bitte. Ich habe ihn vergessen. Niemals. Niemals. Niemals in meinem Soldatenleben. Niemals in meinem Soldatenleben ist mir ein Mädchen begegnet von gleicher Anmut wie Sie, Demoiselle Cäcilie. Wenn ich mein Geld nicht bekomme, bin ich zu allem fähig. Weiter, Rudolf. Der nächste Satz. 2 Dinge erfüllen mich ganz. Meine Ehre als Offizier und eine unaussprechliche Neigung zu Ihnen, Demoiselle Cäcilie. Dreh dich, Rudolf. Ganz langsam. Oh, weiter, Rudolf. Was weiter? ins Gras, Rudolf. Sie sind so schlank und biegsam, Demoiselle. Sie sind sicher erschöpft. Wollen wir uns nicht ins Gras setzen? Ist es nicht feucht? Es ist nur weich. Komm her, Rudolf. Du musst mich küssen. Hierher. Und deine Hand hierher. Du weißt doch, er hatte seine Hand hier. Nein, ich hatte meine Hand hier. 20 Jahre lang. Ich. Aber er hatte sie zuerst hier. Wenn ich mein Geld nicht bekomme, bin ich zu allem fähig. Pfui, Rudolf. Nimm sofort die Mütze ab. Zum Beispiel könnte ich mit deinen Schwestern reden über unsere Beziehung. Ein abscheulicher Gedanke. Der Einfall einer Kreatur in Not. Das hätte er nie getan. Ich tue es. In Mark und Bein geschwächt erfüllt mich dennoch ein eiserner Wille. Wie konnte ich in dir sein Bild sehen? Es war durchaus mein Bild. Es war überhaupt alles von mir. Nur nicht die Mütze. Was war er für ein Mann gegen dich? Aber du hast ihn nicht gekriegt. Du hast mich gekriegt und ich habe dich gekriegt. Und jetzt kriege ich mein Geld oder deine Schwestern kriegen uns beide. Als erbauliche Geschichte vorm Schlafengehen. Das wirst du doch wohl nicht wollen, Cäcilie. Du bist ein Ungeheuer, Rudolf. Mein Entschluss ist nach allen Seiten durchdacht und steht felsenfest. Du bist ein abscheulich hustendes Ungeheuer. Rudolf, so spät, das wundert mich. Ich machte einen Rundgang um das Haus und sah noch Licht. Das Geschäft, Rudolf. Auch in Märklin immer das Geschäft. Die Lage auf dem Biermarkt wird nicht leichter. Die Brauereien nehmen schneller zu als Durst. Dazu kommt sächsisches Bier, bayerisches, böhmisches. Heckendorf-Bier muss wie ein Soldat in die Schlacht. Aber du persönlich solltest dich schonen, Charlotte. Ich stehe auf festen Beinen. Setz dich, wenn du schon da bist. Die Schwäche zehrt oft im Geheimen. Zunächst kaum merkbar. Etwas Schwindelgefühl. Bleiche Haut, rote Ohren. Allmählich verdickt sich der Zellsaft. Ich merke es an mir. Du hustest die letzten Tage. Den zweiten Sommer. Wie die Zeit vergeht. Ja, wie die Zeit vergeht. Erinnerst du dich noch manchmal? Woran? An unseren Mai, den Wonnemond. Du meinst, dass du ab und zu in meinem Bett geschlafen hast? So kann man es auch ausdrücken, natürlich. Ich erinnere mich zuweilen. Unser erster Abend, Charlotte. Clementine und Cecilie waren auf dem Sommerfest der Hoteliers in Eruppin. Die haben nie was gemerkt. Ich ließ äußerste Diskretion walten. Das war selbstverständlich, mein Lieber. Selbstverständlich. Dennoch, noch heute berührt es mich schmerzlich, dass wir die Welt so meiden mussten. Die Natur hat es so gefügt. Mein Erzeuger war wenig wohlhabend. Ein armer Flötist, wir waren 7 Kinder. Auch mein Leben ist Pflicht, Rudolf, seit ich mich entschloss, das Vermächtnis meines seligen Vaters, des Geheimrats Heckendorf, anzutreten und diese Erde angefangen in Berlin mit Bier zu versorgen. Und zwar ausschließlich mit dem bekömmlichen Heckendorf-Bier. Wie gern hätte ich dir zur Seite gestanden. Ich wusste, dass ich auf dich zählen konnte. Es hätte mehr sein können. Du meinst häufiger. Ich meine mehr. Absoluter menschlicher Gleichklang. Ich will die Post fertig machen, damit du sie morgen früh mit in die Stadt nehmen kannst. Ich möchte dir ein Projekt entwickeln, Charlotte. Ich weiß nicht, was du ein Projekt nennst, aber es ist spät. Das Projekt meiner Abreise. Wir sind doch gerade angekommen. Abreise für immer, Charlotte. Heißt das, du willst dieses Haus verlassen, Rudolf? Nach 30 Jahren Treue möchte ich ausruhen. Findest du nicht, dass du ein bisschen jung bist zum Ausruhen? Keinen Tag zu jung. Beinahe schon zu alt für mein Projekt. Ich bin eingetreten, alle Modalitäten mit dir zu besprechen. Also worum handelt es sich, Rudolf? Um eine Weltreise. Eine Weltreise. Wer unternimmt die? Ich. Du? Ein Kindheitstraum, lange zurückgestellt, doch in meiner Brust immerfort gewälzt. Nach 30 Jahren im Hause Heckendorf zieht es mich an meinem Lebensabend gewaltig hin zu Beduinen, Eskimos und Papuas. Was sind Papuas? Menschenfresser. Du wirst ihnen zu trocken sein, Rudolf. Aber wenn du schon hinkommst, kannst du feststellen, ob sie dort Bier trinken. Und wenn ja, welches? Am Ende meiner Tage erreiche ich ferne Küsten. Albatrosse begleiten das Schiff. Preußische Welt bleibt weit zurück. Nie gesehene Farben erfüllen mein Auge. Du billigst mein Projekt. Ich halte es für Blödsinn. Sieh an. Aber ich werde dich nicht hindern. Wir werden uns im kommenden Winter nach einem jungen Mann umsehen, der deine Tätigkeit übernimmt. Als ich selbst noch ein junger Mann war, Charlotte, und auf dem Klavier einen gewissen Walzer spielte, hast du mir für den Fall deines Todes eine gewisse Summe ausgesetzt. Die bekommst du. Wenn ich reise? Wenn ich sterbe. Aber wie sollte mich, wenn ich auf südlichen Meeren schaukle, die schmerzliche Kunde erreichen? Dann schaukle dort nicht. Genau kalkuliert könnte sich herausstellen, dass ich das Geld vielleicht benötige, um die Kosten der Fahrt zu bestreiten. Dann musst du noch etwas warten. Aber wie lange? Da es sich um ein Testament handelt, musst du warten, bis ich sterbe, lieber Rudolf. Das ist nicht abzusehen. Das hoffe ich. Und ich hoffe, dass die Papuas Zeit haben, so lange auf dich zu warten. Aber ich habe keine Zeit mehr. Ich höre ihn klopfen, Charlotte. Wer klopft? Der Mann mit der Sense. Du siehst doch Gespenster. Warum soll ich denn in den Küchendampf? Weil du mich überleben willst, Charlotte. Weil er mich seit 2 Sommern husten hört und darauf wartet, dass ich hinstürze. Weil du mir das Geld überhaupt nicht geben willst. Weil ich umgebracht werden soll. Ich soll krepieren, verrecken, abkratzen. Keine Ausdrücke, bitte. Ich werde im Monat 300 Gramm leichter. Irgendwas löst sich auf. Das wird dein Verstand sein, Rudolf. Ich bin wundgestoßen in diesem Haus. Keine solchen Ausdrücke, bitte. Halte dir vor Augen, dass wir einen Sohn haben könnten. Oder eine Tochter. Einen kleinen Rudolf, Charlotte. Du bist geschmacklos, mein Lieber. Den möglichen Vater deines möglichen Kindes lässt du mittellos auf die Straße gehen. Das werde ich als möglicher Vater deines möglichen Kindes nicht zulassen. Langjährige Intimität habe ich zu keiner Vertraulichkeit genutzt. Aber jetzt nehme ich mir das Recht, mich als Mitglied der Familie zu fühlen. Ich werde deine Schwestern mit der Lage vertraut machen. Nach Jahrzehnten der Verschwiegenheit, in denen meine Empfindungen ständig in unübersichtliche Situationen gerieten, werde ich ihnen darstellen, dass ich nicht nur der Diener Rudolf bin, der das Klavier hin und her schiebt, sondern in nicht geringerem Maße der Schwager Rudolf. Dann soll die Familie entscheiden, ob eine kleine Summe für den Lebensabend zu viel verlangt ist. Sie werden sich damit abfinden müssen. Womit bitte? Mit deiner Enthüllung. Du denkst, ich bin hilflos? Um deiner späten Anwesenheit in diesem Zimmer doch noch einen Sinn zu geben. Ich möchte, dass wir in der nächsten Zeit möglichst viel Fisch essen. Ich sehe, du glaubst, dass ich gar nichts machen kann. Hecht oder Karpfen, Rudolf? Hecht oder Karpfen sind mir aufs Äußerste zuwider. Man gewöhnt sich, Rudolf. Weißt du, was ich tue? Ich werde an ein Zeitungsbüro schreiben. Es gibt liberale Blätter mit einem Organ für die unteren Stände. Komprimiert schreibe ich mein Schicksal und sende es ein. Mit allen Einzelheiten. Ich schildere, wie ich verführt worden bin. Und dann erniedrigt. Der Name Heckendorf wird voll genannt. Da möchte ich doch mal sehen, ob der sozial empfindende Biertrinker nicht stutzig wird. Das druckt doch kein Mensch, du Dummkopf. Für mein Geld ja. Ich gebe eine Annonce auf, eine riesige Annonce im Anzeigenteil. Stell dir das vor, Charlotte. Sie wird sonntags erscheinen. Sonntags. Und über den König steht nichts in der Zeitung? Moment. Hier. Seine Majestät, der König, haben eine ruhige Nacht gehabt. Die durch den Druck auf das Gehirn bedingten Erscheinungen sind wieder verstärkt hervorgetreten. Der Zustand seiner Majestät ist derselbe wie gestern. Haben Sie hier etwas zu tun, Rudolf? Ich erlaube mir, die Vorhänge zuzuziehen. Die Teekanne ist leer, Rudolf. Ich verstehe, Cecilie. Mir scheint auch Rudolf etwas angegriffen. Er hustet viel. Er ist im letzten Jahr um 10 gealtert. Und diese Unlust. Jeder Handgriff erfüllt ihn mit Missmut. Ich hielt ihn für zäher. Ich dachte immer, er überlebt uns alle drei. Das hat er auch gedacht. Woher weißt du, was er denkt? Ich sagte, er hat gedacht. Und ich meinte nicht mehr, als dass es denkbar ist, dass er so dachte. Vorgestern schlug der Blitz in das hinter Treptow gelegene Eierhäuschen ein. Und traf unter anderen daselbst anwesenden Personen auch den Militärarzt Dr. Schneider. Schneider? Und zwar mit ganz eigentümlichem Effekt. Der elektrische Strahl fuhr in seine im Rock befindliche äußere Brusttasche, welche eine Zigarettentasche mit Stahlbügel enthielt, riss die letztere heraus und streifte ihm demnächst einen Stiefel vollständig vom Fuß ab. Mein Gott. Schrecklich, schrecklich. Erinnert ihr euch an die Gewitternacht in diesem Hause? Als Clementine vor Angst in mein Zimmer kam? Und zwar als Braut verkleidet. Das ist nicht nett, Charlotte. Mit einem weißen Kleid und mit Schleppe und Brautkranz. Und mit einem Gartenblumenbrautbukett. Ganz unglaublich verrückt für dein Alter. Du warst 20. Ich habe es ja da nie wieder gemacht. Nur den Brautkranz habe ich bis heute aufgehoben. Wozu hebt sie bloß jeden Plunder auf? Es war die Zeit, in der du nackt schliefst, meine liebe Cecilie. Ich habe dich dabei ertappt. Was? Davon weiß ich ja gar nichts. Völlig entblößt. Nur das Deckbett über sich. Das ist gesund, wie man jetzt hört. Damals war es jedenfalls noch nicht gesund. Schließlich war ich es, die fast verlobt war. Ja, mit diesem berittenen Windhund. Hier steht schon wieder diese dumme Bierannonce. Über das Pulver? Berliner Bierpulver von A. Jakob zur augenblicklichen Selbstbereitung eines höchst erfrischenden, sehr gesunden Getränks. Es ist dasselbe vor allem den Herren Offizieren zu empfehlen, insbesondere beim Manöver sowie auf dem Marsch. Ach. Also ich glaube nicht an pulverisiertes Bier. Dann könnte ich auch an Sekt in Tüten glauben. Aber man muss natürlich die Augen offen halten. Vielleicht sollte Rudolf dieses Bier mal kosten. Das ist ein guter Gedanke. Tee bitte. Danke. Danke, Rudolf. Darf ich die Lampe etwas nachstellen? Sehr aufmerksam, Rudolf. Briefe, die den Äquator passieren, dürfen nicht mit Siegellack verschlossen werden. Warum nicht? Wissen Sie das, Rudolf? Wegen der Hitze. Zwischen dem 10. Breitengrad nördlicher Breite und dem 10. Breitengrad südlicher Breite herrscht eine Temperatur, die den Siegellack zum Schmelzen bringt. Wir in unserem kurzen Leben kommen da nicht hin, nicht wahr, Rudolf? Ich erlaube mir zu sagen, was sollten Sie dort auch, Fräulein Charlotte? Er ist unverschämt, findet ihr nicht? Sehr. Mehr als sehr. Kriminales. Oh ja. Der seltsame Bericht eines dreifachen Mordkomplotts wird aus England bekannt. Das Opfer des Anschlags war der Oberst Mapplethy, der in seiner Jugend ein großer Soldat im Dienste der englischen Krone war. Nachdem er sich vom Kriegsdienst zurückgezogen hatte, wurde er einer der bekanntesten Madeira-Trinker Londons. Im Übrigen lebte er seinen Erinnerungen und widmete sich mit militärischer Strenge der Erziehung seiner drei Töchter, Amelia, Emily und Jemima Mapplethy. Um ihnen die Traditionen einer heroischen Geschichte nahezubringen, ließ er sie 20 Jahre lang 2 Stunden täglich in ihren Wohnräumen den Paradeschritt der schottischen Garde üben, worin sie es zuletzt zu bedeutender Vollkommenheit gebracht haben sollen. Das Verhältnis zwischen Töchtern und Vater trübte sich erst, als er dazu überging, allnächtlich nach der letzten Flasche Madeira auf einer Trompete aus dem indischen Feldzug das Alarmsignal zu blasen, den sofortigen Ausmarsch der Truppen anzuordnen und seinen Befehlen mit einer Nilpferdpeitsche Nachdruck zu verleihen. In einer solchen Situation sind die verstörten Schwestern anscheinend auf den Gedanken verfallen, ihren Vater Gregory Mapplethorpe aus dem Weg zu räumen. Sie bedienten sich dabei der Waffen des Obersten und der erworbenen militärischen Kenntnisse, aber der alte Soldat wurde auf höchst erstaunliche Weise gerettet. Zunächst führte seine Tochter Emily, die mit einem nordamerikanischen Säbel ausgerüstet war, einen Stich gegen die Brust des Obersten, traf aber nur dessen linken Arm, und der war aus Leder. Denn sein richtiger Arm ruht auf dem Schlachtfeld von Mulang vor. Zur gleichen Zeit feuerte seine Tochter Jemina ein Terzerol auf den Kopf ihres Erzeugers ab, den nur der Umstand rettete, dass er seine Schädeldecke bereits in dem Gefecht von Luang Tupa verloren hatte. Von der Silberplatte, die er stattdessen trug, prallte die Kugel ab und schlug durch ein Familienbild in die Wand. Mit Hilfe einer arabischen Lanze drängte die dritte Tochter Emilia den obersten Mapplethorpe dennoch über das Treppengelände, sodass er in die Halle des Hauses stürzte und sich ein Bein brach. Zu seinem Glück ein hölzernes, denn das eigene hatte er schon bei Sorensonopol gelassen, wo er die Artillerie befehligte. Der ungleiche, aber für den obersten siegreiche Kampf soll durch das Hinzutreten eines Dieners beendet worden sein. Die unglücklichen Töchter wurden in das berüchtigte Strafgefängnis Old Bailey gebracht. Der enttäuschte Vater soll sich mit der Absicht tragen, drei andere Töchter zu adoptieren. Unglaubliches England. Aber wie sollten sich die armen Mädchen wehren? Frankfurt. Letzte Woche ereignete sich hier ein rätselhafter Todesfall. Die verwitwete Frau Postmeister B. verstarb ganz plötzlich über Nacht, ohne Anzeichen irgendeiner Krankheit. Ach. Am Abend zuvor hatte sie noch an einem Spargelessen zu Wohltätigkeitszwecken teilgenommen. Spargel? Und hinterließ einen heiteren Eindruck. Am Morgen darauf fand man sie tot in ihrem Hause. Man vermutet einen Giftmord. Aha. Da aber alle Beweise dafür fehlen, hat das hiesige Polizeibüro bisher keine Untersuchung eingeleitet. Die Ärmste. Das ist es. Gift. Sie hätten ihn vergiften sollen. Wer hätte wen vergiften sollen? Na, diese Töchter, den Obersten. Mapplethorpe? Mapplethorpe. Anstatt in seine Lederteile zu stechen. Oh, Cecilie. Auch das ist nicht so einfach, meine Liebe. Moralisch nicht und methodisch nicht. Er lebte mit Ihnen in einem Haus? Na und? Und? Langsam. Langsam? Hier ein Häppchen, da ein Häppchen. Er wird hier nicht auch einen hölzernen Magen gehabt haben. Na, da wird er doch krank. Und wem fällt das auf? Vielleicht ihm. Meine Lieben, das ist kein Thema zur Nacht. Und schon gar nicht für Clementine. Du bist hier die Jüngste, mein Kind. Och, ich will aber nicht immer die Jüngste sein. Warum sollen wir denn immer nur über Stickmuster reden? Oder über den Bierabsatz? Oder über die Bälle von damals? Man kann sich doch auch mal für etwas anderes interessieren. Man kann sich selbstverständlich für alles interessieren. Obgleich ich dabei bleibe, du bist zu jung. Ich bin nicht zu jung. Das Sicherste ist jedenfalls Gift. Das ist natürlich Unsinn, meine Liebe. Gift ist etwas sehr Altmodisches. Alt, aber gut. Es kann herauskommen. Hast du nie davon gehört, dass auf den Gesichtern der Verschiedenen sich Flecke zeigen? Ach! Ein Silberlöffel an ihren Mund geführt, verfärbt sich. Ach. Katzen, nur 3 Stunden in ihrer Nähe gehalten, verlieren das Fell. Ja, und was kann nicht herauskommen? Sie sind ja schon wieder da, Rudolf. Im Garten steigt ein kalter, weißer Nebel auf. Ich schließe das Fenster. Wenn noch was benötigt wird, ich bin in meiner Kammer. Zum Beispiel eine Nadel ins Herz. Das macht nur ein winziges Loch. Clementine. Im Winter könnte man jemanden auch mit einem Eiszapfen erstechen. Er schmilzt und ist verschwunden. Das wäre sehr rätselhaft. Es gefällt mir nicht, Clementine, dass gerade du so brutale Ideen hast. Oder man müsste ihn ins Meer stürzen. Durch eine Klappe im Boden eines Bootes. Weit vom Ufer sinkt er hinab. Kraken und Seedrachen ziehen ihn tiefer in immer dunklere Grotten hinein. Sein Schrei ist eine stumme Blase. Reue kommt zu spät. Das Mädchen am entfernten Land, wo die Mandolinen spielen, wendet sich ab. Und nie mehr sieht er die Sonne über dem Golf von Neapel, die glutrot versinkt. Deine Fantasie ist bestürzend, meine Liebe. Wie fällt dir der Golf von Neapel ein? Weil er sehr weit weg ist. Ich habe auch mal ein Gedicht darüber gelesen. Das fing so an: Am Golf von Neapel laufen viele Schiffe vom Stapel. Und die glutrote Sonne, wie kommst du darauf? Ja, eben. Ist sie nicht so, wenn sie untergeht? Es wundert mich trotzdem. Warum wundert es dich eigentlich? Warum wundert es dich denn? Mich wundert es ja gar nicht. Und warum hast du eben ja eben gesagt? Ja, eben. Aber das bestreite ich, meine Liebe. Das ist doch nicht möglich, dass du einfach lügst, Charlotte. Clementine, du hast es gehört. Ich weiß gar nicht, warum ihr euch zankt. Warum sollte denn die Sonne nicht glutrot untergehen? Ach, richtig, meine Liebe, ein ganz geläufiges Bild. Man hört es öfter. Jedenfalls denke ich nicht daran, mir ausreden zu lassen, dass ein einigermaßen glücklicher Mord, wenn er durch eine Dame zur Ausführung gelangen soll, besser zu bewerkstelligen sei als durch Gift. In einem Punkt nur ändere ich meine Ansicht. Nicht allmähliche Gaben, sondern eine einmalige Dosis. Und zwar angewandt in abgelegener Gegend. Kein Arzt weit und breit. Keine Zeugen am Platze. Warum eine Klappe im Boden eines Bootes, Clementine? Na ja. Ich sage dir, sie kann entdeckt werden. Ein Schwächeanfall infolge eines geheimnisvollen Trunkes lässt ihn viel sicherer in ein beliebiges Gewässer kippen. Und es gibt keine Flecken auf der Haut, kein schwarzes Silber und keine Katzen, denen das Fell ausfällt. Was ich übrigens für ein Aberglauben halte. Sei nicht böse, Cecilie, aber ich möchte nicht, dass du in meiner Geschichte mit deinem Gift herumpanschst. Woraus willst du denn deinen geheimnisvollen Trunk bereiten? Stechapfelsaft, Tollkirschensud. Altweibergeschwätz. Man kann sich erkundigen. Wenn man sich erkundigt, meine Liebe, hinterlässt man Zeugen. Können Sie nicht klopfen, Rudolf? Ich erlaube mir nur zu fragen, darf ich das Geschirr abräumen? Sie dürfen, Rudolf. Wie ist die Nacht? Dunkel. Ach, Rudolf, können wir nicht morgen die Rosen beschneiden? Es tut meinem Herzen weh, wenn sie weiter so wild wachsen. Ich werde mich bemühen, dafür Zeit zu finden, Fräulein Clementine. Rudolf, ich hätte gern, dass Sie mich morgen ein Stück begleiten zu meinem alten Platz auf dem kleinen Hügel. Allein ist es dort zu einsam. Sie müssen nicht mit hinaufsteigen, Rudolf. Es genügt, wenn ich das Gefühl habe, dass Sie mich von unten sitzen sehen. Ich werde versuchen, dass ich mich am Nachmittag dafür freimache, Fräulein Cecilie. Rudolf? Bitte? Wenn Sie das nächste Mal die Post nach Neuruppin bringen, bringen Sie Fliegenfänger mit. Ich werde daran denken, Fräulein Charlotte. Rudolf? Bitte? Ist im Medizinschrank noch Arsen? Ich erlaube mir zu sagen, nein. Den Medizinschrank habe ich im letzten Herbst ausgeräumt, um seine Bestände zu erneuern. Fräulein Clementine war mir freundlicherweise dabei behilflich. Es war ein weißes Pulver in einem geschliffenen blauen Fläschchen, nicht wahr? Es ist nicht mehr da. Wir brauchten aber etwas wegen der Ratten im Keller. In diesem Jahr sind keine Ratten im Keller. Oh, Rudolf, sind Sie da wirklich sicher? Ganz sicher? Ganz sicher. Sie vermehren sich doch so und nisten im geheimsten Winkel. Die Winkel sind erforscht. Es sind immer Ratten im Keller, Rudolf. Diesmal nicht, aber ich erlaube mir zu sagen, wie Sie meinen, Fräulein Charlotte. Also dann bringen Sie, wenn Sie nach Neuruppin kommen, aus der Apotheke auch Arsen mit, Rudolf. Ich werde es selbstverständlich mitbringen. Und seien Sie vorsichtig damit. Ich kenne mich aus. Ach, Rudolf, wollen Sie einen Schnaps zum besseren Einschlafen? Ich erlaube mir zu sagen, ja. Seit Jahren steht, wie Sie wissen, diese Karaffe Likör für Sie im Schrank. Pomeranzen- und Hagebutten-Extrakt. Nicht nur den Magen stärkend, auch die Leber. Dediziert von der Naumannschen Brennerei. Und der ist nur für Sie da, Rudolf. Ich erlaube mir zu sagen, ich bin mir dessen bewusst. Auf die allgemeine Gesundheit. Zum Wohle, Rudolf. Prosit, Rudolf. Wohlbekomm's, Rudolf. Danke. Die Damen. Ist da jemand? Niemand, nur ich, Clementine. Ich mache pflichtgemäß meinen Kontrollgang, da höre ich Schritte hier drin. Oh mein Gott, bin ich erschrocken. Ich bitte um Entschuldigung. Ich kann nicht einschlafen. Sie auch nicht, Rudolf? Ich erlaube mir zu sagen, ich läge schon wie tot, wenn ich nicht noch Haus und Garten zu überprüfen hätte. Der Weg nach Neuruppin und zurück, den ich heute zu absolvieren hatte, ist äußerst strapaziös in meinem Zustand. Ich brauche einen Schlaftrunk. Das ist aber der Likörschrank. Oh, richtig. Ich bin ganz verwirrt. Der Medizinschrank ist hier. Darf ich behilflich sein? Ist denn da was Geeignetes drin? Ich habe mir erlaubt, aus der Apotheke in Neuruppin unter anderem auch Baldrian mitzubringen. Hier, diese Flasche. Vorsicht übrigens mit dem braunen Fläschchen, das ist das Arsen. Ein Stück Zucker? Ja. Bitte sehr, dann Clementine. Ein Schluck Wasser danach? Bitte. Danke. Was ich sagen wollte, Clementine, vergisst du auch nicht unser kleines Gespräch von neulich Abend, als wir uns diverser Gefühle entsannen und eines gewissen Versprechens? Weißt du noch? Sprich nicht so laut, Rudolf, bitte sprechen Sie nicht so laut. Du lässt dir alles schön durch den Kopf gehen? Ja, Rudolf. Und enttäuscht mich nicht? Nein, Rudolf. Weißt du schon, was du tust? Ich meine, wie du an das Geld kommst? Noch nicht, Rudolf. Dann überleg es. Beim Einschlafen, beim Aufwachen. Nie vergessen, Clementine, nur das Mittelmeer ist meine Rettung. Es steht mir zu. Meine Existenz liegt in deiner Hand. Aber auch die deine, Clementine, ist von gläserner Zerbrechlichkeit. Ich gehe jetzt schlafen. Ich warte noch 3 Tage. Gute Nacht, Bruder. Gute Nacht. Oh, Charlotte? Meine Liebe? Was machst du mit dem Likör? Und was machst du hier? Ich kann nicht einschlafen und wollte sehen, ob ein Schlafmittel im Schrank ist. Vielleicht Baldrian. Oh Gott! Was ist? Hilfe! Dort am Fenster! Wer ist da? Hier ist Rudolf. Was tun Sie da? Ich passe auf. Warum rennt er noch rum? Ich weiß nicht. Trinkst du nachts Likör? Mach den Medizinschrank zu. Ich bitte um Entschuldigung. Ich mache meinen Kontrollgang, da sehe ich Licht. Sie sind noch sehr spät auf den Beinen, Rudolf. Gegen Abend gingen 2 Landstreicher am Zaun entlang. Nach Westen. Etwas später hörte ich ein Käuzchen rufen. Ich erlaube mir zu sagen, ein Zusammentreffen, das mir nicht gefällt. Ich weiß nur nicht, worüber man mehr erschrickt. Über irgendwelche Landstreicher oder darüber, dass Sie, Rudolf, von draußen durchs Fenster leuchten. Clementine braucht ein Schlafmittel. Da empfehle ich Baldrian. Baldrian? Ich werde ihn auf ein Stück Zucker träufeln. Bitte, Fräulein Clementine. Danke. Ein Schluck Wasser zum Nachtrinken? Das wäre vielleicht gut. Bitte, Fräulein Clementine. Danke. Nun wirst du sicher einschlafen, meine Liebe. Nichts macht übrigens so müde wie ein mit Tätigkeit erfüllter Tag. Was, Rudolf? Sie sollten sich auch hinlegen. Lassen Sie die Landstreicher ruhig übers Land streichen. Wie sahen sie denn aus? 2 mittelgroße Männer in mittlerem Alter. Einer allerdings zog einen Fuß nach. Ich werde mich einschließen. Es ist durchaus schicklich, sich zu ängstigen. Besonders für ein Mädchen. Man soll aber auch nicht übertreiben. Sie bemerken doch, wenn was vorkommt, Rudolf? Wenn etwas vorkommt, gedenke ich es zu bemerken. Dann gute Nacht, Rudolf. Gute Nacht, die Damen. Ich wünsche eine angenehme Ruhe. Himmel, ist da jemand? Clementine! Cecilie! Du siehst es. Und was tust du am Likörschrank? Ich wollte noch eine Praline essen. Warum soll ich dabei nicht am Likörschrank stehen? Und warum hast du das Arsenfläschchen in der Hand? Arsen? Um Gottes Willen. Dann stelle ich es gleich wieder weg. Warum schläfst du eigentlich nicht? Ich wälze mich und wälze mich und will mir ein Schlafmittel holen. Hast du Rudolf hier gesehen? Wie kommst du auf den? Richtig. Der wird jetzt von Afrika träumen. Warum Afrika? Vielleicht auch von Australien, wo die Schweine den Bäumen schaukeln. Guten Abend. Ich mache einen Kontrollgang und höre meinen Namen. Welche Überraschung. Rudolf. Wir vermuteten, dass Sie längst ruhen. Ihr Name fiel gesprächsweise. Ich dachte es. Wir sind noch auf den Beinen, weil Clementine ein Schlafmittel braucht. In diesem Fall rate ich zu Baldrian. Baldrian? Ja, Baldrian. Wir haben ihn frisch angeschafft. Das wird dir helfen, Clementine. Auf einem Stück Zucker? Ja. Und ein Schluck Wasser gegen den Nachgeschmack? Ja, bitte einen großen. Und wann machen Sie bloß dauernd diese Kontrollgänge, Rudolf? Wie ich schon sagte, machte ich eine Entdeckung. Zwei Männer im Abendrot beobachteten dieses Gebäude. Zwei Männer? Ach ja, deshalb kann ich ja nicht einschlafen. Du weißt davon? Von Rudolf. Fräulein Clementine holt sich bereits zum dritten Mal ein Schlafmittel. Das ist ja eine unglaubliche Schlaflosigkeit. Waren es junge Männer? Nicht ganz junge. Militär eventuell? Zivil. Und zwar in mangelhaftem Zustand. Einer hat das Bein nachgezogen, nicht wahr, Rudolf? So? Sagen Sie, Rudolf, irgendeine Ähnlichkeit mit dem Rittmeister von Sundmann haben Sie nicht bemerkt? Leider nein. Der hat doch nicht gehumpelt. Er war Soldat. Und ein Soldat kann sich in der Fremde schließlich eine Fußverletzung holen. Er hat doch nach Wittstock geheiratet. Gerüchte! Er ist in die Fremde gegangen und verschollen. Doch an manchen Tagen bin ich sicher, dass er wiederkommen wird. Ich erlaube mir zu sagen, diesmal war er es nicht, Fräulein Cäcilie. Gute Nacht, Rudolf. Gute Nacht, Fräulein Cäcilie. Und auch Sie, Fräulein Clementine. Schlafen Sie wohl. Oh Gott. Sicher willst du noch ein bisschen Baldrian, Clementine. Ja, Rudolf. Aber das ist der Likörschrank. Ja, Rudolf. Oder wolltest du einen Likör? Ja, Rudolf. Bist du denn nicht müde? Der Likör, der nur für mich da ist? Ja. Ich muss mich setzen. Bitte, Clementine. Sie schläft. Fräulein Clementine. Clementine, hier kannst du nicht bleiben, meine kleine Dicke. Aufwachen! 41 schwarze Ratten, rosarote Schwänzchen hatten, fraßen sich die Augen aus, du bist tot und ich bin raus. Von einem Hecht. Das ist der Vorteil von Gewässern in der Nähe. Clementine. Und Rudolf, der ihn kocht, ist nichts davon. Bedauernswert. Wirklich, das ist er. Clementine. Ja? Bist du am Likörschrank? Was machst du denn? Ich komme schon. Bring mir mein Kissen mit. Und das Natron, es liegt auf dem Nähkästchen. Ja. Und meine Pralinen. Ja. Die Soße allein, mit Weißwein. Schmackhaft. Zubereitet wie von einem Gott, das Wort nur in diesem Zusammenhang. Diese Füllung mit Lorbeer. Ein wenig zu viel, schien mir. Das ist das Pikante. Wo bleibst du, Clementine? Ich komme. Ein erstaunliches Rezept. Ein Hecht gefüllt mit einem zweiten. Aber zu viel Lorbeer. Hier sind deine Pralinen, Cecilie. Danke. Und dein Natron, Charlotte. Danke. Was hast du so lange nebenan gemacht? Ich? Ich habe aus dem Fenster gesehen. Und was gab es da? Nichts. Nur Rudolf war in dem Garten. Rudolf. Was tut er dort? Anstatt den Kaffee zu brühen. Wir sollten freundlich zu ihm sein. Wie er da vorhin in der Küche saß und seine Mehlsuppe aß, habe ich Mitleid gefühlt. Man kennt sich so lange. Zu lange für mein Gefühl. Das ist nicht nett gedacht von dir, Cecilie. Deine Schwester hat da ein weicheres Herz. Wir sollten ihm einen Likör spendieren. Dafür bin ich auch. Das wird ihm gut tun. Ein Likör wird ihn in Stimmung bringen. Wenn ich zurückdenke, er war damals ein glänzender Unterhalter, am Klavier beispielsweise. Hol die Karaffe, Clementine. Warum denn immer ich? Weil du die Jüngste bist. Das bringt Freuden und Pflicht. Der Kaffee, bitte. Danke, lieber Rudolf. Ich möchte Ihnen noch einmal versichern, wie ausgezeichnet das Mittagessen war. Cecilie hat sie mit einem Gott verglichen. Allerdings etwas viel Lorbeer. Hol den Likör, Clementine. Nein. Ich eile schon. Wirklich ein Gaumenkitzel, Rudolf. Ich erlaube mir zu sagen, ich bin erfreut. Das Glas Wasser für das Natron, bitte. Sehr aufmerksam, Rudolf. Wollen Sie sich nicht auf ein Stündchen zu uns setzen? Auf ein Likörchen, Rudolf? Likör? Einen Sonntagslikör. Hier ist er schon. Charlotte hat recht. Leisten Sie uns männliche Gesellschaft, Rudolf. Nehmen Sie Platz. Oh ja, bitte, Rudolf. Ich danke. Der ist nur für Sie da, Rudolf. Eine Praline dazu? Ich danke. Mein Magen ist etwas nervös. Vielleicht trinke ich später. Wie Sie wollen, Rudolf. Ich liebe die Nachmittage am Sonntag. Das Biergeschäft ruht, die Zeit steht fast still, Mittagsspeise dickt ein, man hört die Vögel vorm Fenster. Unsereiner und Natur kommen sich näher. Und wie schön, in diesem Zimmer zu sitzen, wo wir schon als Kinder gesessen haben. Die alten Stühle, der alte Tisch, die alten Tapeten, das alte Klavier. Tragen Sie uns etwas vor, Rudolf. Wie bitte? Ein bisschen Geklimper nach Tisch. Oder wollen Sie nicht doch erst einen heben? In letzter Zeit komme ich wenig dazu, meine Fertigkeiten auf dem Piano zu üben. Aber früher haben Sie sehr bewegend gespielt. Ich verfüge über eine gewisse natürliche Musikalität von meinem Vater her. Er war Flöter, nicht? Flötist. Richtig. Spielen Sie nun. Es ist so stimmungsvoll. Soll ich den Likör auf das Klavier stellen, Rudolf? Ich erlaube mir zu bemerken, dass mein Repertoire beschränkt ist. Das macht nichts. Nur die alten Melodien. Die sind die schönsten, Rudolf. Dann spiele ich. Sehr schön, Rudolf. Ich spiele also. Der Walzer. Du kennst diesen Walzer? Woher? Ich weiß gar nicht, woher. Sag mir sofort, woher du ihn kennst. Ich kenne ihn auch, meine Liebe. Es scheint ein ziemlich bekannter Walzer zu sein. Wie gefällt die Musik? Es geht, Rudolf. Etwas anderes wäre vielleicht passender. Als dieser Walzer? Ich finde ihn überaus passend. Widersprechen Sie nicht, Rudolf. Ich halte ihn für das Allerpassendste, für den Höhepunkt, die Krönung. Den Gipfel, von dem das Auge weit über das Dasein schweift. Vorwärts und rückwärts. Fällt euch nichts auf, meine Süßen? Was soll der ungebührliche Ton, oder? Ich erlaube mir, Sie zu erinnern. Dieser Walzer ist das Kernstück meiner Vortragskunst seit eh und je. Am Anfang war der Walzer. Nicht wahr, Fräulein Charlotte? Vielleicht verschieben wir dieses gemütliche Beisammensein. Trinken Sie Ihren Likör aus und anschließend sind Sie frei. Erinnern Sie sich, als dieser Walzer zwischen uns aufkam? Dieser kleine, aber feine Walzer. Es genügt für heute, Rudolf. Der Fräulein Charlotte zum Beispiel. Fräulein Charlotte wurde durch ihn ungeheuer animiert. Sie tat Dinge, die mich in meiner Unerfahrenheit äußerst überraschten. Charlotte! Cecilie und Clementine, bitte geht sofort auf euer Zimmer. Ich werde diesen Diener allein zur Rede stellen. Ich bin überaus verwundert, Charlotte. Ich wiederhole, lasst mich mit diesem Diener allein. Sie können da bleiben. Mit Cecilie hatte ich nämlich auch eine Geschichte. Cecilie? Sie hat eine sehr verderbte Fantasie. Erinnerst du dich, Cecilie? Clementine, geh auf dein Zimmer und hör auf zu heulen. Clementine dagegen hat einen Trilli. Einen Rotwein-Trilli. Erlebt! Ich hatte gar nichts. Was nehmen Sie sich heraus, mich zu duzen? Klappen Sie das Klavier zu und verlassen Sie den Raum, Rudolf. Ist das wahr, was er sagt, Clementine? Kein Wort, aber du? Du traust mir das zu? Charlotte, sie traut mir das zu. Ich traue jedem alles zu. Und dieser bedauernswerten Kreatur von einem Diener traue ich einen Anfall von Irrsinn zu. Eine beklagenswerte Trübung der Denk- und Urteilskraft, die von einer gestauten Fantasie kommt. Fantasie. Clementinchen wollte mit mir nach Neapel durchbrennen. Ja, sie hatte euch satt. Ich musste ihr immer erzählen, wie im Golf von Neapel die Sonne untergeht. Da konnte sie nicht genug von kriegen. Da wurde sie ganz zittrig. Ich habe ihr immer gesagt, die Sonne geht glutrot unter, hinter einer goldgeäderten Wolke. Das habe ich euch allen gesagt. Das war nämlich meine Landschaftsnummer. Sie hat selbst Charlotte gefallen zwischen ihren Bierbilanzen und auch dir, Cecilie, trotz deiner Affekte für Dragonerhengste. Verbrecher. Aber unter fremder Mütze schlug mein Herz. Das Herz eines Erniedrigten. Und du hast mich gebissen, Charlotte. 20 Jahre lang hast du mich gebissen. Sie sind fristlos entlassen, Rudolf. Ich gebe zu, dass es zu Beginn ein Spaß war. Ihr wurdet alle etwas hübscher, obwohl ihr mir schon immer zu dick wart. Das muss ich sagen. Charlotte war die Erste. Es war eine Stunde wie jetzt, wo man, wie Charlotte sagt, die Natur merkt. Mein Diener stand... Das ist ein Schwein. Mein Diener stand erlaubte keine Initiativen. Ich wurde überrumpelt und kam erst zu mir, als ich mit leerem Hirn Kaffee kochte. Später allerdings war ich auf solche Nachmittage vorbereitet. Cecilie, du fielst kalkuliert. Ha! Du auch, Clementine. Leider. Aus einfachem Hause kommend, empfand ich den Stolz des Aufsteigers. Die Fäden liefen in meiner Hand. Ich beriet den Ankauf von Bieraktien, die Garderoben, die Auswahl der Gäste, Personalfragen und Reisetermine. Nach außen ein Diener, war ich mehr Talleyrand. Talleyrand. Ein Heckendorf-Talleyrand. Und ich vergaß darüber, was Männerleben ausmacht. Abenteuer, Ruhm, Einsamkeit. Ich, Rudolf Moosdenger, ein potenzieller Entdecker ferner Erdteile. Rotes Meer oder totes Meer, Indien, das dahinter kommt. Bitter. Mit dem Alter wurde das Vergnügen fraglich. Was gewährt war in jugendlichem Elan, wurde fortan mir abverlangt wie eine vertragliche Leistung. Und das wiederum mal drei. Das kann der Stärkste nicht. So muss man sich vorstellen, zerrinnt Gesundheit unaufhörlich. So dass ich krumm bin und im Sommer huste. Mürbe vom Hin und Her. Denn auch das Seelische muss man berücksichtigen. Abends intim, morgens förmlich. Und zum Schluss ohne Hilfe für großes Gepäck. Und allein in der Küche. Dennoch, ich hätte geschwiegen. Ich hätte mich abgefunden, wenn man mich abgefunden hätte, wie es mir versprochen worden ist. In den Zeiten eiserner Muskeln. Denn jede von euch hatte mir eine kleine Erbschaft ausgesetzt. Charlotte, Clementine und Cecilie, alle drei. Jetzt seht ihr mich wanken. Und denkt, ihr könnt sie sparen. Selbst auf solchen Undank war ich gefasst. Aber nicht auf Gift. Himmel. Gift? Was soll das heißen, Rudolf? Rattengift, genau gesagt Arsen. Ich hatte es auf besonderen Wunsch aus der Apotheke in Neuruppin mitzubringen. Ein kleines, braunes Fläschchen. Für die Ratten? Ratten sind nicht da, wie ich mir zu bemerken erlaubte. Was wollen Sie damit sagen? Ihr habt es in dem Likör geschüttet, der nur für mich da ist. Hier steht er. Da ist es drin. Lüge! Lüge! Ihr wolltet mich alle drei umbringen. Du, Charlotte, du, Cecilie und du, Clementine. Bei dir kam nur immer ein Schwesterchen dazwischen, als du an den Likör wolltest. Aber das hilft nichts. Ihr wolltet mich umbringen, einen Mann, der sich aufgerieben hat. Und dafür werdet ihr in der Hölle schmoren. Alles Lüge. Ich erkläre Ihnen, dass ich nichts von allen diesen Scheußlichkeiten glaube, die Sie über unsere kleine Clementine und über Cecilia und selbst über mich verbreiten. Ich habe gleich nichts davon für möglich gehalten. Ja, es ist alles nicht wahr. Eine Erfindung ohne jedes Beispiel ist es zu behaupten, dass eine Heckendorf Ihnen, einem Nichts, etwas Unbekömmliches in den Likör gestreut hätte. Und ausgerechnet in den Likör, der jahrelang ein Zeichen unserer Großzügigkeit nur für Sie im Hause gehalten wurde. Sie werden keinen Schluck mehr davon trinken. Cecilie, die Karaffe. Clementine, nimm das Glas an. Nicht doch. Die Beweismittel sollen beseitigt werden. Hä? Der Likör gehört Ihnen nicht. Wem denn? Uns. Dann trink doch mal ein Schlückchen. Trink, Clementine. Hilfe. Nur mal nippen. Sie ist die Jüngste. Sie trinkt keinen Alkohol. Vielleicht du, Charlotte? Oder nehmt ihm doch das Glas weg, Mädchen. Einen Schritt auf mich zu. Und ich springe durchs Fenster und bin auf dem Wege nach Neuruppin zur Polizei. Das Glas in der Hand. Halt, Rudolf. Halt! Man wird ja selbst ganz konfus. Kommen Sie doch vom Fensterbrett herunter. Wir sind schließlich eine große Familie. Wir können uns verständigen. Alle diese Dinge, die wir da besprechen, müssen doch nicht an der finanziellen Seite scheitern. Müssen nicht scheitern? Das hört sich gut an. Welche Summe habt ihr im Auge? Wie viel für einen nicht gemeldeten Mord? Ich finde dieses Wort sehr hässlich, Rudolf. Sehr. Mehr als sehr. Wie ist dieser unschöne Auftritt überhaupt entstanden? Man kommt ins Reden und ein Wort gibt das andere. Ja. Bedauerlich. Aber reparabel, wie ich hoffe. Natürlich. Mehr als natürlich. Ich erlaube mir, da einen gewissen Zweifel zu äußern. Du kannst das Glas haben, Clementine. Es ist kein Gift drin. Nanu! Wie ist das zu verstehen? Drei dicke Weiber vergiften einen dünnen Diener. Wo kommt sowas schon vor? Wer wird sich verdächtigen? Niemand, natürlich. Aber wie absurd zu glauben, ich würde mich dem aussetzen. Wie lächerlich anzunehmen, ich spiele auch noch den Giftlieferant. Nein, nein, nein, nein, meine Teuren. Ich habe mir erlaubt, aus Neuruppin kein Arsen mitzubringen. Sondern? Puderzucker. In dem braunen Fläschchen war Puderzucker? Im Medizinschrank kein Gift? Kein Stäubchen. Euer Attentat basiert auf Puderzucker. Moment mal. Was für ein Attentat, Sie unverschämtes Subjekt. Mitternacht, Kerzenschein. Und was schüttet man in den Likör? So viel Mühe. Und was ist drin im Likör? Puderzucker. Und kein Arsen. Und wenn es kein Arsen gibt, dann gibt es nicht die Spur einer Tat. Und wenn es keine Spur gibt, dann ist dieser Mensch, dessen Namen ich nicht mehr kenne, nichts als ein kläglicher Verleumder und Erpresser. Hinaus! Bruder. Wollten wir nicht über das Finanzielle sprechen? Cecilie, ich frage dich, hattest du zu dem Diener Moosdenger jemals eine andere Beziehung, als es sich für ein Fräulein Heckendorf einem Domestiken gegenüber schickt? Aber Charlotte! Clementine! Aber Charlotte! Der Rittmeister von Sundmann, wäre er noch anwesend, würde sie auspeitschen lassen. Oder er würde ihn im Duell erlegen. Es würde mir nicht mehr leid tun, Rudolf. Entlassen sind Sie schon. Betrachten Sie sich jetzt auch als enterbt. Sie haben sich verrechnet, mein Lieber. Dreck zu Dreck. Zu spät. Sie verlassen das Haus noch heute Nachmittag. Ihr Gepäck nehmen Sie mit. Zu spät. Jetzt haben Sie Gelegenheit, nach Neuruppin zu laufen. Der Tag ist noch lang. Zu spät spreche ich aus in einem umfassenderen Sinn. Morgen früh muss ich ohnehin nach Neuruppin das Amt benachrichtigen. Auch empfiehlt sich ein Brief an die Brauerei, der den schmerzlichen Fall anzeigt. Sollten wir nicht der zu erwartenden Erschütterung ins Auge sehen und das Nötigste besprechen? Wenn Sie uns noch etwas mitzuteilen haben, dann kurz. Ich erlaube mir zu sagen, es handelt sich um das bevorstehende Ableben der drei Damen. Was heißt das? Der gute Fisch von heute Mittag war nämlich in Wahrheit ein schlechter Fisch. Genau gesagt waren es zwei Fische. Der eine war frisch aus dem Netz, seine Kiemen waren rot, sein Fleisch war weiß und fest und seine Augen glänzten. Der andere aber Als ihn das erste Mal erblickte, schwamm auf dem Teich in der Nähe des Ufers und lag auf der Seite. Er sah gelb aus und um das Maul herum ein wenig violett. Ich nahm ihn sehr vorsichtig heraus und legte ihn in ein Glas und hob ihn 3 Tage lang auf. Wichtig ist, dass keine Luft hinzutritt. Er nahm nun eine dunklere Farbe an. An den Flossen dagegen wurde er fast silbern. So sah er heute früh aus. Dampf nahm ihm den Geruch, der nicht vorteilhaft war. Lorbeer überwürzte ihn spürbar. Lorbeer. Etwas eingeweichtes Weißbrot, 2 Eigelb, Salz, Muskatnuss, feingewickte Petersilie und er ergab den Teig für die Füllung. Was übrig war, habe ich für die Klößchen verwendet, mit denen das Ganze garniert war. Der Tod tritt nach 12 Stunden ein oder auch früher. Er ist nicht normal. Ich verweise auf das Schatzkästlein für den Naturfreund, wo ein solches Unglück im Juniheft des Jahres 1821 beschrieben ist. Du redest irre, Rudolf. Ich erlaube mir zu bemerken, es wird sich herausstellen. Spürt jemand etwas? Es beginnt seltsamerweise mit einem Gefühl von Leichtsein und gewisser Verrücktheit. Selbst Glück kann empfunden werden. Dann folgen allerdings Schwindel- und Sprechstörungen. Später wird das Gehen schwer. Einige Zeit, bevor man nichts mehr sieht, sieht man doppelt. Die Öffentlichkeit wird es übrigens für einen Unfall halten. Wir brauchen einen Arzt aus Neuropin. 5 Stunden Weg, da knicken euch die Beine ein. Denn die ersten Symptome zeigen sich schnell. Mörder, wenn es stimmt. Es stimmt. Aber mein Gewissen ist leicht wie die Flaumfeder eines Kolibris. Denn ihr seid Mörderinnen. Alle 3. Dafür hängst du. Niemand verdächtigt mich. Ich bin als Nichtfischesser bekannt. Jeder kennt meinen Ekel vor Fisch. Du lügst. Der Fisch ist eine Lüge. Ich lüge nicht. Ich erbe. Bestialisch. Ich glaube, mir wird schlecht. Vielleicht wirkt es nicht so schlimm. Eines der Klößchen habe ich am Vormittag einer streunenden Katze gegeben. Sie liegt entseelt hinter den Zuckerschoten. Was tun wir? Vor allem keine Eile. Der Sonntag ist ein so schöner Tag für den Abschied. Ich trinke auf die allgemeine Gesundheit. Prost, die Damen. Widerlich süß übrigens. Ja, adieu, meine Lieben. Ein langes Dienstverhältnis endet. Mit Wagen und Schiff und mit den neuen dampfgetriebenen Rossen verlasse ich die nördlichen Breiten, in denen mein Leben kümmerlich verlief. Geld von Heckendorf, Bier in der Tasche, betrete ich die Kontinente Asien, Afrika, Amerika, Australien. Von letzterem weiß man wenig. Ein Kindertraum erfüllt sich, wenn auch mit tragischem Umweg. Wahnsinn. Ich beginne ihm zu glauben. Milch! Milch muss her! Milch! Es war also Puderzucker. Und wir hatten immer nur Puderzucker im Medizinschrank für die Ratten. Unsinn! Natürlich nicht. Wie? In dem blauen Fläschchen war kein Puderzucker. In welchem Fläschchen? Das hübsche Fläschchen vom vergangenen Jahr. Das wir weggeworfen haben? Ich hab's nicht weggeworfen. Willst du damit sagen, dass das alte Rattengift aufgehoben ist? Ja, das Fläschchen, es war so schön geschliffen und passte in der Farbe so gut zu meinem Bernstein. Und das Pulver? In dem Fläschchen? Das habe ich vorhin nach dem Essen in den Likör geschüttet. Du hast recht, es sah aus wie Puderzucker. Das ist nicht wahr. Doch, Rudolf. Als ich vor dem Essen in den Medizinschrank sah, war nämlich das braune Fläschchen leer. Satan, das haben deine Schwestern mir gemacht. Da fiel mir mein blaues wieder ein. Ich habe alles reingeschüttet. Ich weiß nur nicht, ob es sich schon aufgelöst hat. Es hat sich aufgelöst. Das kann nicht wahr sein, Clementine. Das sagst du nur aus Bosheit, um mir den Spaß zu verderben, weil ich dich nicht mitnehmen werde. Aber du wolltest mich doch nicht mitnehmen, Ruder. Nimm es zurück, Clementine. Sag, dass du es dir ausgedacht hast, eine Idee in deinem Köpfchen, die jeden verblüfft, sehr niedlich tatsächlich. Aber nimm es zurück, Clementine. Augenblick. Bevor Clementine irgendetwas zurücknimmt, nehmen Sie zurück, dass Sie uns mit einem gelben Hecht von zweifelhafter Herkunft vergiftet haben. Ein Wort, Clementine. Ein kleines, erlösendes Wort. Erst nehmen Sie es zurück, Rudolf. Ja, doch, gern. Ich nehme alles zurück. Ich wollte euch erschrecken. Oh, wie dumm von mir. Der innere Hecht war so gut wie der äußere. Sie waren Zwillinge. Nur etwas viel Lorbeer. Nur das. Dann bitte, Clementine. Dann nehme ich es auch zurück, Rudolf. Es ist nicht wahr? Nein. Oh, welche Macht des Wortes. Ich fühle mich auch sehr gut, Kinder. Wie nach einem Frühstück mit Champagner und Bier. Dem guten Heckendorf-Bier. Ja. Mir fällt auf, wie leicht meine Beine sind. Wirklich, ganz leicht. Ja. Ach, warum tanzen wir eigentlich nie? Wir haben doch einen Mann im Haus. Mit wem, meine Liebe, sollte er zuerst tanzen? Was, Rudolf? Das ist nicht leicht zu entscheiden. Ich fand es übrigens sehr hübsch von Rudolf, dass er den alten Walzer gespielt hat. Oh ja, er soll ihn noch einmal spielen. Ich fühle mich nicht sehr gut im Magen, aber bitte, ich spiele. Ich habe gar nichts gegen Rudolf. Ich auch nicht. Niemand hat etwas gegen Rudolf. Und sollte in irgendeinem Zusammenhang irgendein giftiges Wort gefallen sein, so nehmen wir auch das zurück. Soll ich dich kitzeln, Rudolf? Bitte nicht. Vor allem aber, Mädels, nehmen wir das Geld zurück. Moment mal. Bis jetzt ist kein Pfennig gezahlt worden. Es handelt sich um eine Idee, Rudolf. Wir denken es uns einfach weg. Haben wir kein Geld, können wir Rudolf keins versprochen haben. Also können wir ihm keins verweigert haben, abgesehen davon, dass er keins gefordert haben. Hast du nicht immer gesagt, unser Geld steckt im Bier? Auch das Bier lassen wir fallen. Bravo! Vielleicht sind wir gar nicht wir. So weit würde ich gehen, meine Liebe. Dann haben wir auch keinen Diener, der Rudolf heißt. Rudolf als Menschen würde ich beibehalten. Lieber den Rittmeister von Sundmann. Den unter keinen Umständen, meine Liebe. Begreifst du denn nicht, Cäcilie, wenn wir so nicht wären? Wären wir doch nicht so. Ach, meine Beine, die sind so leicht. Schade, dass keine Bergwelt hier ist. Ich fühle eine Lust zu großen Besteigungen. Sie sitzen ja so krumm, Rudolf. Ich erlaube mir zu sagen, ich könnte einen Teich aussaufen. Das muss der Puderzucker im Likör sein. Dann spielen Sie doch, Rudolf. Vielleicht wird ihn sehr gut. Sag mal! Woher kommen denn die zwei Karaffen auf dem Klavier? Statt einer Flasche sieht sie zweie. Der Teufel hat die Seele schon. Es kam viel eher als die Reue, die letzte Halluzination, Halluzination. Vier Särge fuhren auf vier Wagen. Das Totenglöckchen bimmelt bang. Hier ging nicht Liebe durch den Magen. Der Sommer hat grad angefangen, hat grad angefangen. Für den, der sich jetzt greulich wundert und starrt betreten auf den Tisch. Das war im 19. Jahrhundert. Der Fisch von heut ist immer frisch, ist immer frisch. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.